1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben, wir melden uns zurück vom Pfingstwochenende. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir beginnen heute am Dienstag in dieser Woche mit einer freien Themennacht. Ihr könnt euch sehr gerne hier melden, wenn ihr mit mir sprechen wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50, kostenfrei. Oder ihr mailt uns domian@wdr.de und vergesst bitte nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. Und es geht los mit Bele, 44, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Eine Frau. Ja. Bele, weswegen rufst du an? Weil ich einfach mich total scheiße fühle. Was ist denn los so? Weil am Mittwoch mein Bruder tot in der Wohnung aufgefunden wurde. Was ist da geschehen? Erstmal waren wir überrascht, weil ich habe 5 Geschwister. Wir haben aber schon was vermutet, weil er vor Jahren schon mal auf Heroin war, obwohl er sein Leben lang gekifft hat. Und er hatte damals eine Freundin, die so drauf war, und da meinte der, er müsste da mitmachen. Wie alt ist dein Bruder denn geworden? Der ist letzte Woche Montag noch 55 geworden. 55 letzte Woche Montag. Ja. Lebte er alleine? Ja. Ja. Eigentlich immer. Höre ich jetzt daraus, dass es mit Drogen irgendwie zu tun hat? Auch, aber nicht nur. Sondern? Mit was noch? Ich denke mal, dass der auch viel alleine gelebt hat, weil der eigentlich ein ereignisreiches Knastleben hinter sich hat. Also, wir halten fest, ein Verbrechen ist auszuschließen? So wie die Polizei sagt, auf jeden Fall. Ja. Was vermutet man jetzt genau, woran er gestorben ist? Also, ich sag mal einfach kurz als Vorgeschichte, der erstmal vorweg. Meine Mutter ist November gestorben, nach 5 Jahren Alzheimer-Krankheit. Mein Vater hat die zu Hause gepflegt mit 80. Also der ist dieses Jahr 80 geworden. Und bevor die krank geworden ist, ich meine ein Jahr oder zwei davor, da ist der halt eben schon mal auf Age gekommen. Er hat viel in der Kiste gesessen, insgesamt von seinem Leben 11 Jahre. Deswegen, welcher Delikt? Eigentlich, ich persönlich sehe das eigentlich immer nur wie ein Kinkerlitz. Naja, zum Beispiel. Es hört sich jetzt pervers an. Ich sag mal, wenn der einen Banküberfall gemacht hätte und 11 Jahre gesessen hätte, hätte ich damit leben können. Was hat er denn gemacht? Er hat Körperverletzungen. Naja, das ist kein Kinkerlitz. Okay. Naja, egal. Ja. Das müssen wir jetzt auch nicht bewerten. Er hat jedenfalls 11 Jahre im Gefängnis gesessen und er hat große Probleme mit Heroin gehabt. Aber er ist wieder was älterer. Weil ich weiß, dass er sein Leben lang gekifft hat. Solange ich, sagen wir mal nicht, solange ich denken kann, aber solange ich irgendwann in einem Alter war, wo ich sowas begriffen habe. Kommen wir nochmal auf die Todesursache zurück. Was glaubst du, was die Todesursache ist? Nee, laut Polizei, ich habe mit denen am Freitag schon telefoniert. Und da kam der Polizist auch gerade von der Obduktion. Und er sagte halt, also er ist eigentlich an einem Herzstillstand gestorben aufgrund einer eitrigen Herzentzündung. Und dass sie frische Einstichstellen gefunden hatten. Ja. Wie war denn dein Verhältnis zu deinem Bruder Bele? Ich sag mal, ich habe 5 Geschwister, wir sind uns nicht immer alle grün. Aber wenn es drauf ankommt, waren wir schon füreinander da. Die einen näher, die anderen weniger nah. Das ist halt so, sag ich mal. Also das heißt, das Verhältnis war nun gerade nicht sehr enge. Das war so okay. Aber ich habe ihn oft gesehen. Ja, wie oft hast du ihn besucht? Im Monat zum Beispiel? Nee, ich sag mal, ich selber ihn nicht besucht, weil ich sag mal, er war Hartz-IV-Empfänger, ich bin den ganzen Tag am Arbeiten. Und der hatte manchmal eine komische Lebensauffassung. Das war einfach in dem man kann ja, wenn man arbeitet, auch am Wochenende einen Hartz-IV-Empfänger besuchen gehen. Ja, aber der hatte eben so ein Leben, dass der gar keine Zeit für einen hatte. Also wie oft habt ihr euch im Monat gesehen? Ich habe ihn oft gesehen, also manchmal so 5-mal eine Woche, aber das war so, auch mehr oder doch weniger. So viel. Es war mehr oder weniger zufällig. Jetzt klingt das ja alles sehr tragisch. Ja. Der Mann ist über 50 alt, hat so viel Zeit im Knast verbracht, hat Drogenprobleme gehabt, war arbeitslos, jetzt zum Schluss sagtest du, so hast du ja gesagt, war er auch einsam? Ich glaube schon. Dann ist das ja schon ein sehr trauriges Ende seines Lebens gewesen. Eigentlich ja. Er hat zwar immer viel von gesagt, hier, meine Freunde, meine Freunde, aber ich glaube, jeder weiß im Leben selber, was Freunde sind. Weil die kann man meistens in der Not dann an einer Hand abzählen. Natürlich, ja. Höchstens. Ja, ich meine, ich denke, dass das auch normal ist. Jetzt ist er vorige Woche Mittwoch gestorben. Man hat ihn gefunden am Mittwoch. Wie lange war er da schon tot? Ich denke mal, noch nicht allzu lange. Weil der wohnt in einem Haus, wo eigentlich eine relativ gute Nachbarschaft war. Weil die irgendwie alle ein bisschen... aufeinander aufpassen, so ein bisschen. Ja, genau. Ja. Auf jeden Fall, die haben sich geduzt, die kannten sich. Und eine Nachbarin hatte Dienstagnacht wohl irgendwie Wasser von oben von ihm. Hat versucht, bei ihm zu klingeln, da hat keiner aufgemacht. Morgens hat sie einen Sanitärdienst gestellt. Dann haben die da morgens um 8 vor der Tür gestanden, geklingelt. Und hat keiner aufgemacht, aber es kam im Moment mal. Die Nachbarin kannte ihn aber, weil der war nachts eben immer unterwegs auf Flaschen sammeln und dass er ja irgendwie an Kohle kommt. Und deswegen hat die sich da erstmal gar nicht so Gedanken gemacht. Achso, hat er noch Moment mal gerufen? Ja, ja, wohl mehrmals. Ja. Die hatten da wohl... Also hat er nicht ein paar Tage in der Wohnung gelegen? Nee, auf keinen Gott Fall. Sei Dank nicht, dass er so aufmerksam war. Wie ist es jetzt für dich, Bele? Dein Bruder ist gestorben unter traurigen Umständen eigentlich vor ein paar Tagen. Wie fühlst du dich? Scheiße. Aber ich denke, das liegt auch irgendwo daran, weil ich in den letzten Jahren zu viele Todesfälle im nahen Umfeld hatte. Irgendwann ist es dann. Ja, das Fass läuft irgendwann über. Die Beerdigung war ja noch nicht. Nee. Wann wird die sein? Das wird sich morgen rausstellen, weil er ja Hartz-IV-Empfänger war. Wir müssen das jetzt erstmal mit den Kosten klären. Und wir haben aber gesagt, also meine Schwester, die wird morgen da zu dieser Stelle gehen, wo man sich darüber informiert, für die Kostenunterhalt oder Kosten. Habt ihr denn jetzt in der Familie unter euch Geschwistern so ein bisschen Rückhalt, dass ihr sagt, Zusammenhalt, dass ihr so mit dem Trauerfall jetzt umgehen könnt? Ja, ich sag mal, also ich meine, das nahe Verhältnis habe ich eh zu meiner Schwester, weil wir sind die beiden Jüngsten aus der Familie, von 6 Kindern insgesamt. Ja. Und also wir sind eigentlich auch die zwei, die das im Moment in der Hand nehmen, weil mein Vater das ja gar nicht kann. Natürlich nicht, der Mann ist 80 Jahre alt. Eben. Ja. Und mein Vater, der weiß auch gar nichts davon, dass der heroinsüchtig war. Müsst ihr ihm auch nicht mehr sagen. Nee, das haben wir auch für uns so klar gemacht. Es ist schon schlimm genug, dass sein Sohn gestorben ist. Eben. Da muss man nicht noch... Und es ist für ihn wahrscheinlich auch schon schlimm genug, dass der Sohn so lange im Gefängnis gesessen hat. Ich denke, das war ein Leben lang für den auch ein Problem. Natürlich, natürlich, natürlich. Weil die fragen sich auch immer, wo sie die Fehler gemacht haben. Aber ich sag mal, irgendwo... Ist denn bei euch anderen Kindern so alles so okay oder gibt's auch Probleme? Nee, ich sag mal so, meine Brüder, die waren alle in der Kiste. Ja. Und ich sag, die sind alle seit 30 Jahren irgendwie schon arbeitslos und Sozialhilfeempfänger. Aber du? Ich hab einen Vollzeitjob. Meine Schwester, die hat eine Zeit lang auch mal einen Hänger gehabt, weil die auch mit einem Junkie zusammen war. Die hat ein Kind von dem und... Die hat sich aber Gott sei Dank nach 10 Jahren von dem getrennt und seitdem, sind dann aber auch heftige Verhältnisse, ne, um euch rum. Ich sag's. Kann man so sagen. Ja. Bela, es tut mir sehr leid für deinen Bruder und natürlich für dich und für eure Familie, dass das jetzt so gekommen ist. Ja, klar. Ich schlage mal vor, wir rufen dich nochmal an. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Zeit für dich. Ja. Und ich sage dir von meiner Seite aus alles Gute von Herzen. Ja, danke schön. Für dich und deine Familie. Herzlichen. Tschüss, ciao. Ja, tschüss. Ihr Lieben, ich habe vorhin eine Mail bekommen aus Berlin von einer Ulrike. Und die Ulrike schreibt, hallo Domian, zum heutigen Weltblutspendetag hier meine Frage. Hältst du es für richtig, dass Schwule von vornherein als Risikogruppe eingestuft werden und somit kein Blut spenden dürfen? Ich war letzte Woche zum ersten Mal Blut spenden und war danach stolz wie verrückt. Das ist wirklich ein kompliziertes Thema. Es gibt eine ganze Menge von Gruppierungen in der Gesellschaft, die ausgeschlossen sind beim Blutspenden. So zum Beispiel auch ehemalige Krebspatienten, die schwere Krebserkrankungen hatten. Oder eine ganze Menge von Erkrankungen dienen letztendlich als Ausschluss zur Blutspende. Ich würde gerne eure Meinung mal dazu hören, wie ihr darüber denkt. Ist das okay oder ist es eher eher diskriminierend oder schwierig? Und können wir uns gleich mal darüber unterhalten. 0800 220 50 50. Wir machen weiter jetzt mit unserer freien Themennacht und begrüße sehr herzlich den Roland. Und Roland ist 51. Guten Morgen, Roland. Guten Morgen, Domian. Roland, um was geht's denn bei dir? Ja, ich komme irgendwo meine Freundin nicht so richtig klar. Und in erster Linie auch mit mir selber nicht. Wie lange zusammen mit der Freundin? Ja, jetzt seit 2 Jahren. Und ich habe die in 2008 kennengelernt über so eine Zwingerbörse. Und dein Alter ungefähr? Ja, wir liegen so 11 Jahre auseinander. Also sie ist 11 Jahre jünger wie ich. Ja. Ja. Und gut, es ist einfach meine ganz, ganz große Liebe. Ja. Und es ist halt eine ziemlich relativ einseitig, aber aufgrund ihrer wahnsinnigen Probleme, jetzt muss ich dabei sagen, sie kommt zumindest aus islamischem Hintergrund. Mhm. Also ist arabischer Abstammung. Ja. Und und dadurch sind halt gewisse Probleme aufgetreten. Entschuldigung, ich bin ein bisschen nervös. Ja. Nee, macht gar nichts. Ich frage dich mal. Ich schon ziemlich lange und jetzt komme ich mal dran. Das ist ein komisches Gefühl, habe ich absolut Verständnis für, Roland. Ich frage einfach mal konkrete Sachen. So. Ja. Was sind so die Hauptpunkte, wo es bei euch hakt und quietscht in der Beziehung? Ja, die Hauptpunkte sind, jetzt mal genau auf den Punkt zu kommen, dass das jetzt hier nicht so lange dauert, ist ganz einfach. Wir haben die erste Zeit, das erste halbe Jahr, das war richtig schön, ich sag mal, wie man sich so halt annähert und so richtig Verliebtheit, ja, und dann tauchten die ganzen Probleme in ihrer Familie auf. Sie hat sich natürlich auch von ihrem Mann getrennt, sie war zu der Zeit gerade frisch geschieden. Mhm. Und jetzt kam ich da hinzu, der Mann wohnt zu der Zeit, wo ich sie kennengelernt habe, noch bei ihr in einer Wohnung, zog dann aus. Und dann auch die Kinder, er hat jetzt einen Sohn von 20 Jahren, drogenabhängig, schwer kriminell gewesen schon und okay, lass uns zu euch gehen. Was sind die Hauptprobleme im Moment? Die Hauptprobleme sind ganz einfach deswegen, weil das sehr einseitig ist. Also ich gebe sehr viel, ich habe sehr viel gemacht, sehr viel getan, auch ihr sehr viel Kraft in ihr reingesteckt. Mhm. Und kommen jetzt im Endeffekt ist auf den Punkt zu kommen, mit mir selber hinter nicht mehr klar. Das verstehe ich nicht. Was heißt das wirklich? Du hast sehr viel in diese Beziehung reingegeben. Ja, richtig. Und sie gibt nichts zurück, oder wie? Ja, richtig, genau. Ist ziemlich einseitig. Wie magst du das denn? Woran merkst du das? Sag mal ein Beispiel. Sie gibt mir beispielsweise das Gefühl manchmal, dass sie mich braucht, dass sie in meiner Nähe sein will und dann, wie gesagt, dann reißt das ab, dann will die 2-3 Wochen nichts hören, nichts sehen, dann kapselt die sich förmlich ab. Mhm. Ihr wohnt also nicht zusammen? Unsere Beziehung schlecht. Ihr wohnt nicht zusammen? Wir wohnen nicht zusammen, nein. Gut, das ist doch was sehr Konkretes. Die zieht sich dann ein paar Wochen zurück und redet eure Beziehung schlecht. Bei wem redet sie die Beziehung schlecht? Wir haben also 2 verschiedene Haushalte, muss ich jetzt dabei sagen. Mhm. Wir wohnen ungefähr 30 Kilometer voneinander entfernt. Mhm. Ja, und ein Zusammenleben ist momentan aufgrund ihrer familiären Verhältnisse gar nicht möglich, weil sie hat auch noch eine 17-jährige Tochter. Mhm. Die Kinder sind sowas von schwierig zu handhaben. Verstehe. Das ging gar nicht. Wo redet sie euch schlecht? Ja, das ist einfach, weil sie meint, ich passe da nicht zu ihr oder ich würde die Kinder würden mich nicht akzeptieren. Mhm. Und dann wem redet sie euch denn schlecht? Bei wem spricht sie schlecht über euch? Sie spricht nicht bei irgendeinem über uns schlecht, sondern sie redet sich das selber schlecht mich, sag ich mal, außen vor zu halten. Verstehst du? So, das ist einfach nur, wie soll ich sagen, ich komme manchmal gar nicht an sie heran. Ja? Das heißt, es kann wirklich sein, dass ihr euch dann mal 2-3 Wochen gar nicht seht? Genau, ja, genau. Also, und man kann auch nicht telefonieren miteinander? Sie meldet sich zwar, aber versucht auch dann wieder so ein bisschen abzublocken, will mich gar nicht an sie heranlassen. Kritisiert sie denn etwas an dir und deiner Person? Ja, sie schiebt mehrere Dinge vor. Ich würde, sag ich mal, sie zu sehr unter Druck setzen oder wie auch immer, obwohl ich das jetzt gar nicht so empfinde. In welcher Beziehung meint sie denn, dass du sie unter Druck setzt? Ja, wie zum Beispiel, ihr mehr Zeit lassen, aus ihrer Situation herauszukommen, und sie muss mit gewissen Dingen alleine fertig werden. Da kann ich ihr nicht bei helfen. Was denn zum Beispiel? Ja, zum Beispiel auch jetzt mit ihren Kindern, die Gewaltbereitschaft ihres Sohnes. Ich habe sie schon mehrmals da rausgeholt. Ich habe mit dafür gesorgt, dass der Sohn jetzt halt die Wohnung verlassen hat. Ach, der Sohn schlägt die eigene Mutter? Ja, ja, richtig. Er ist richtig auf sie losgegangen. Wie alt ist der Sohn? Der ist jetzt 20. Zu der Zeit, wo es anfing, war er noch 18. Ist er auf dich auch schon losgegangen? Weniger auf mich. Auf mich hat er also mehr Respekt gehabt, weil ich ihm was entgegensetzen konnte. Ja, also ich war ihm auch ein bisschen körperlich überlegen. Habt ihr euch geschlagen? Schon mal? Nein, wie gesagt, ich habe ihn einmal festgehalten, ja, und es war also kurz davor, dass ich ihn wirklich, sag ich mal, was angetan hätte. Da habe ich auch Respekt vor ihr nicht getan. Mhm. Ich habe mich einfach zurückgehalten. Sind denn diese familiären Dinge, in denen sie offensichtlich da drin hängt, sind das die Hauptprobleme auch für euch? Das sind die Hauptprobleme. Das Problem sitzt jetzt aber insofern so tief jetzt bei mir, aus folgendem Grunde, ja, durch diese starke, es ist ja keine Verliebtheit, sondern es ist durch das starke Gefühl, was ich zu dieser Frau habe, weil man einfach in dieser Frau so unglaublich verliebt ist und die einfach, ja, nicht loslassen. Ich habe auch schon gesagt, okay, du bist so sehr verliebt und deshalb, sag den Satz mal fertig, deshalb? Ja, und deshalb ist für mich einfach schwer, so auf diese Distanz zu leben. Ich komme da teilweise gar nicht selber mit mir da selbst klar. Ja? Naja, die Distanz nehmen ist ja vielleicht auch nicht die Lösung. Die Lösung wäre, eine Klärung zu bringen, was da los ist. Ja, das ist es ja. Diese Klärung, das dauert halt schon sehr, sehr lange. Und sie weiß ja auch, wo dran es im Endeffekt liegt. Nur sie kommt aus ihrem Teufelskreis dann teilweise nicht heraus. Na gut, aber sie macht ja auch Vorwürfe. Sie macht dir Vorwürfe zum Beispiel, dass du sie zu sehr unter Druck setzt. Ja, das ist aber... Das heißt, wenn ich jetzt mit ihr reden würde, sie würde mir wahrscheinlich eine ganze Latte von Sachen auflisten, wo sie mir erzählt, da und da macht Roland das und das falsch in meiner Wahrnehmung. Kann ja sein. Ja, richtig. Ich habe ja auch aus vielen Dingen, sag ich mal, für mich einfach auch gelernt, wo ich gesagt habe, okay, ich pass mal auf, ich lasse dich jetzt erstmal ganz in Ruhe, ziehe mich jetzt mal zurück. Also das ist... Ja? Immer noch diffus für mich, was du erzählst. Ich ahne so grob, um was es da geht. Mhm. Aber ich bin ganz sicher, dass das eine sehr gute Lösung wäre, da einzugreifen, wenn da ein dritter Mann, eine dritte Frau, ein dritter Mensch mit an den Tisch sich setzt, zwischen euch beide. Mhm. Ist sie so drauf? Würde sie das mitmachen? Ich weiß es nicht, kann ich dir so nicht sagen. Also ich weiß nicht, die Probleme, weil ich kenne sie sehr, sehr gut, aber ich weiß auch, ich habe mich sehr mit ihr auch beschäftigt, mit ihren Problemen. Könnt ihr mir vorstellen, dass ihr so ineinander verhakt seid, dass ihr immer auf der Stelle lauft? Und ja, dass wir treten sehr oft auf eine Stelle. Ja. Ja, und da ist natürlich das Ideale, wenn da eine neutrale Person bei euch ist, die das natürlich ganz anders beurteilt. Ja, du musst das so vorstellen, dieser Teufelskreis, wovon ich eben einfach geredet, wir reden an sich immer nur über das ein und dasselbe Problem. Ja, und das ist einfach die Kinder, ihre Probleme, ihr soziales Umfeld und so weiter. Es geht meistens um ihre Probleme. Das blockiert euch ja. Ja, klar. Und da kann man ja versuchen, als dritte Person, als neutrale Person zu sehen, kann man das klären oder kann man das nicht klären? Ja, klar. So, jetzt rufen wir dich zurück und dann kriegst du eine Beratung von meiner Psychologin, welche dritte Person da ideal wäre für euch. Ja, das wäre vielleicht mal... Ist ein Versuch, Roland. Mehr kann man ja nicht machen, aber ich würde es auf jeden Fall dringlichst raten. Für mich ist das alles auch ein psychologisches Problem, weil ich auch jetzt, sag ich mal, dadurch meinen Job verloren habe, durch die ganze Geschichte, weil ich einfach mich teilweise nicht mehr auf den Punkt konzentrieren konnte. Mhm. Und ich stand teilweise, also es war eine Zeit, wo ich wirklich neben mir stand und habe bis jetzt noch keine passende psychologische Beratung gefunden, weil es einfach noch von den Terminen her ziemlich weitläufig ist. Und wenn das jetzt zu dritt nicht klappt, wenn sie das nicht möchte zum Beispiel, dann machst du das alleine erstmal, damit du für dich auch mal erstmal eine Klärung findest und eine Stabilisierung. Ja, eben, genau, das meine ich jetzt auch. Genau. Darum geht es mir auch. Genau. Ja, ganz genau. So, du legst auf, wir rufen dich gleich an, Roland. Ja, okay. Doch. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, dann bedanke ich mich erstmal. Tschüss. Ja? Danke. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, morgen ist unser Thementag diese Woche. Und diese Woche heißt das Thema, das habe ich für Geld getan. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die etwas eigentlich gegen ihren Willen und ihre Überzeugung getan haben wegen des Geldes, weil er richtig Kohle geflossen ist. Zum Beispiel Sex mit dem Chef oder vielleicht ein Schweigegeld angenommen oder geheiratet wegen des Geldes. Soll ja auch immer noch und immer wieder vorkommen. Oder vielleicht habt ihr für Geld jemanden zusammengeschlagen. Sowas in der Richtung. Also, das habe ich für Geld getan. Das ist unser Thema morgen. Und wenn ihr euch anmelden wollt, sehr gerne über domian@wdr.de und gerne natürlich auch morgen ab 0 Uhr, nachdem unsere Leitungen dann geschaltet sind und während unserer Sendung. Das Thema morgen heißt, das habe ich für Geld getan. Was habt ihr schon für Geld getan, was ihr eigentlich, so was eure Einstellung anbelangt, hättet nicht tun sollen? Das ist das Thema morgen. Und jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht und ich begrüße sehr herzlich die Sabrina, die ist 19. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Sabrina, hallo. Und zwar geht's um meinen Freund, also ich bin mit dem 3,5 Jahre zusammen. Ja. Und das Problem ist halt, ich habe letztes Jahr September rausgekriegt, dass er eben so Sachen im Internet treibt. Was macht er denn im Internet? Und zwar, letztes Jahr war das so, da hat er mit dem Webcam-Girl immer gechattet. Oh. Ja, und dann war das halt so, ja, dass ich seine E-Mails halt durchnüffelt habe, weil ich habe das halt gemerkt, dass was nicht stimmt. Wir erklären mal eben Webcam-Girl. Da sitzt ein Mädel vor einer Kamera und macht sich nackig. Ja, genau, also die spiele da halt da vor der Webcam da rum und ja, und chatte halt nebenher mit demjenigen. Genau, und dein Freund chattet dann, zieht doch mal das Höschen aus und dann zieht sie es aus, sowas in der Richtung, ne? Könnte man so sagen, ja. Ich weiß nicht, ob er das tut, aber... Naja, okay, so. Um es mal grob zu erklären. Wie bitte? Ich sag, um es nur mal grob zu erklären, was das bedeutet. Ja, genau, und... Ja, dann eben war das so, dass ich ihn drauf angesprochen habe letztes Jahr. Wie hast du das denn überhaupt rausgekriegt? Habe ich nicht verstanden gerade. Das war so. Also ich habe das ja gemerkt, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt. Also das merkt man ja, wenn jemand voll abblockt und voll komisch zu einem ist und halt gar nicht mehr so da ist eigentlich bei einem. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das stimmt doch irgendwas nicht. Und normalerweise bin ich nicht so, dass ich schnüffelig war. Ich war noch nie so. Mhm. Also erst seit dem Zeitpunkt letztes Jahr im September rum. Weil dir die ganze Sache irgendwie komisch vorkam. Genau. Wie er sich verhalten hat, dir gegenüber. Genau. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt komm, jetzt mach ich das einfach mal. Jetzt gehe ich mal unter die E-Mails und wenn nichts ist, dann ist nichts. Dann kriegt er das auch nicht raus. Und wenn was ist, dann ist halt Scheiße am Steck. Mhm. Und dann habe ich das gelesen. Jetzt waren ein paar Wochen, wo die geschrieben haben und was das war. Mhm. Ich habe gedacht, ich flieg um. Und dann habe ich erstmal überlegt, ja, wie mache ich das jetzt und was soll ich jetzt filmen? Sag ich, bin ganz kaputt gewesen, ist da guckt und keult und also du hast es ihm gesagt? Ja, klar, ich habe es ihm dann gesagt. Ich habe dann gesagt, ja, was das jetzt Apple hat soll und warum du das machst und konnte mich halt immer beruhigen. Und dann, ja, der hat voll abgeblockt und gesagt, ja, das hat doch keinen Wert mehr und alles. Und dann habe ich gesagt, ja, warum hat das keinen Wert mehr? Ich habe doch gar nichts gemacht. Also er meinte, es hat keinen Wert mehr, eure Beziehung, oder was? Genau, unsere Beziehung hat keinen Wert mehr. Klingt ja nicht schön, ne, wenn jemand das sagt. Genau, ja. Und dann war das irgendwie so, dass sich das dann wieder eingekränkt hat. Also das ist immer so bei uns, wenn sie wegen Stress ist, dann tut sich das irgendwie immer wieder eindrängen. Hat er denn gesagt, ich mache das jetzt nicht mehr mit dem Webcam-Girl? Ja, das hat er dann gesagt. Also ich habe zu ihm gesagt, du versprichst mir jetzt hoch und heilig, du machst das nicht mehr. Ich kann das, ich pack das nicht, wenn du das machst, ich kann das nicht. Wie alt ist er denn? Er ist 18, er ist ein Jahr jünger wie ich. Ah ja. Und wie ist euer Sex? Weiß ich, der Zacke gut. Also ich habe, also was? Ich hatte das nicht doch nie. Ich habe nicht verstanden. Wie ist das Sex? Gut, also gut. Beschwert hat er sich noch nie. Und du auch nicht? Nö, ich auch nicht. Nee. So, was ist heute los? Ja, heute war das so, also vor ein paar Tagen hat er auf mein Handy E-Mails gefunden und da war ich angemeldet unter Flirtfavor heißt das und das war letztes Jahr. Und da habe ich mich angemeldet, weil ich eben gucken wollte, was er da letztes Jahr da auch getrieben hat. Mhm. Jetzt behauptet er, ich hätte da was... Er dreht den Spieß rum und denkt, du hast jetzt da irgendwas am Laufen. Genau. Was aber nicht stimmt. Nee, nee, natürlich. Wirklich nicht? Nee. Du wolltest ihm nur noch mal ein bisschen nachspionieren. Ja, letztes Jahr habe ich ihm eben dann hinterher spioniert unter dem. Und dann, dann hat er behauptet, ja, er hätte sich da nur angemeldet, um mir zu schreiben und mich ein wenig zu verarschen, weil er wissen wollte. Okay, okay, also das ist jetzt ein Missverständnis. Ist sonst irgendwas noch Gravierendes im Moment jetzt in den letzten Tagen, Wochen vorgefallen? Nee. Nee, aber der Haussegen hängt schief wegen dieser Geschichte jetzt wieder. Natürlich, weil der macht das ja immer wieder. Wenn ich da daheim als Heimgehe um 10:30 rum und ich dann daheim hocke und ich muss dann jedes Mal dran denken, was der jetzt wieder daheim macht. Ach so, du glaubst, ich muss unterbrechen, weil du hast so einen netten Dialekt, den kann ich nicht richtig gut verstehen. Ja. Das heißt, du glaubst, dass der wieder am Webcam ist im Moment? Ja, das denke ich schon. Ja. Irgendwas macht halt wieder. Kann es, aber chatte tut da zu 100% mit irgendjemand, das ist sicher. Chatten tut er. Das tut er schon. Kann es vielleicht sein, Sabrina, dass eure Beziehung einfach kaputt ist? Das könnte schon sein, aber ich will es wahrscheinlich nicht wahrhaben. 3,5 Jahre ist natürlich auch so in deinem Alter, eurem Alter schon eine ganz, ganz gut lange Zeit. Ja. Er ist 18, 3,5 Jahre zurück. Das ist natürlich schon... Seid ihr euch denn in diesen 3,5 Jahren immer treu gewesen? Ja, das waren wir immer beide. Beide. Aber halt, es war halt nur bei ihm mit dem Chat und alles. Ja, gut, aber das zeigt ja, dass er schon irgendwie eine andere Sehnsucht hat und ein anderes Interesse hat. Und wenn er sagt, es hat ja eh alles gar keinen Wert mehr oder so, ne? Hast du ja gerade, ist das ein Schlag in die Bauchgegend, finde ich. Ja, klar. Boah. Also, ich würde mal an deiner Stelle ganz grundlegend darüber nachdenken, ist diese Beziehung überhaupt noch intakt? Ja, das habe ich ja auch schon überlegt, aber dann ist wieder das Nächste, dass ich dann wahrscheinlich mit dem gar nicht fertig komme, weil eben vorhin bin ich da geguckt, ich habe gedacht, ich drehe durch, ich dachte wirklich, der hätte aufgehört damit und dann sehe ich das, dass der so einer eine Nachricht schreibt, von wegen, ja, du bist voll heiß und so und... Ja, aber mal, was weiß ich, was hatte, ja, dann setz dich doch mal mit deinem, okay, ich verstehe schon, dann setz dich doch mal mit deinem Freund zusammen und sag, und rede doch mal wirklich ganz offen, wollen wir überhaupt noch zusammen sein? Ja. Das ist ja die grundsätzliche Frage, wollen wir das überhaupt noch? Ja. Und wenn man sich eingesteht, dass irgendwie Luft raus ist, das ist zwar immer schmerzlich, klar, vor allen Dingen, wenn man recht lange zusammen war, aber dann muss man auch die Konsequenzen draus ziehen und sich nicht gegenseitig dann so quälen. Wäre es denn so schlimm, wenn du von ihm getrennt wärst? Ja. Wenn ich da nur dran denke, dann bin ich schon, Also es ist halt, wir haben schon so viel zusammen gemacht und alles. Mhm. Und das Nächste ist ja, das verstehe ich ja auch nicht. Also meine Freundin, meine beste Freundin, die kenne ich schon seit dem Kindergarten. Und wir haben für dieses Jahr in Italien einen Urlaub gebucht. Mhm. Und es sind 7 Tage und da sagt er auch, man freut sich und alles. Mhm. Und das verstehe ich dann nicht, warum er dann mit mir in den Urlaub gehen will und alles. Aber weißt du, der ist vielleicht auch träge, das läuft ganz gut mit euch beiden und wohnt ihr zusammen auch schon? Nee, das noch nicht. Das nicht, aber das läuft ganz gut, man kennt sich, es ist alles so abgeklärt. Da hat er seinen Spaß mit seiner Webcam, fährt aber auch ganz gern mit dir in Urlaub und so läuft das alles vor sich hin. Aber das ist natürlich nicht, so soll es natürlich nicht sein. Deswegen musst du mit ihm ein klärendes Gespräch führen. Und die Frage, die über allem steht, wollen wir noch zusammen sein? Mhm. Liebst du mich so, dass du sagst 100% und du musst dich fragen, liebe ich ihn noch 100%? Ja. So, das ist die Frage. Und dann musst du dich mit ihm zusammensetzen und dann wird was rauskommen. Und dann dürft ihr dann auch nicht ausweichen. Dann müsst ihr dann auch der Wahrheit ins Gesicht schauen. Ja. Ja? Nur das Problem ist ja auch, vor allem, er weiß ja, dass ich ihn verliebe. Es kann aussehen, dass ich als manchmal echt voll anhänglich bin. Und ich glaube, das geht ihm auch voll auf den Nerv. Vielleicht sagt er das dann auch. Und er sagt dann, ich habe keinen Bock mehr auf dich, Sabine. Ja, eben, das ist das nämlich. Ich kann mich auch gut in ihn reinversetzen. Ich kann mich auch grundsätzlich in andere reinversetzen. Also, du musst ein Gespräch führen. Ja. Und da müssen klare Konsequenzen rausgezogen werden. Okay? Ja. Alles Gute und viel Glück wünsche ich, Sabrina. Okay, dann. Tschüss. Nur ich wollte dich noch fragen, ob ich noch von dir ein Autogramm kriegen könnte. Sehr gerne, du legst auf und wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Alles klar, danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt habe ich sie gar nicht gefragt, was war denn das für ein Dialekt? Schwäbisch? Nee. Saarland? Ich weiß es nicht. Aber irgendwas im Süden. Hier ist Frank. Frank ist 41. Guten Morgen, Frank. Ja, guten Morgen. So, über was reden wir, Frank? Es geht, ich bin erstmal ganz überrascht, dass ich überhaupt in der Sendung bin. Mhm. Es geht um die Blutspende. Ja. Und ich bin schwul. Mhm. Und ich finde, es ist ein Ding der Unmöglichkeit, dass Schwule nicht Blut spenden dürfen. Denn es gibt welche, die führen ein absolut solides Leben, wie ich. Mhm. Die keine wechselnden Geschlechtspartner haben. Und ja. Also die Deutsche Ärztekammer hat diese Empfehlung auch ausgesprochen. Und das basiert eben auf den Fakten, dass die großen Risikogruppen eben Schwule sind, Prostituierte sind, also Menschen mit stark wechselnden Geschlechtspartnern, auch Heterosexuelle. Ja. Und ich habe gerade vor der Sendung mir so eine Zahl hier nochmal angeschaut. HIV-Neuinfektionen im Jahre 2008. Insgesamt 2.806 Neuinfektionen. Und davon Schwule 1.555. Auf solche Daten berufen die sich dann. Ich bin da auch sehr zwiegespalten. Einerseits denke ich mir, okay, dann, wenn die Zahlen so sind, dann sparen die sich einfach mehr Arbeit, das auszusortieren. Weil, wie gesagt, ehemalige schwer krebskranke Menschen dürfen auch nicht Blut spenden. Aber das Blut wird getestet. Genau, das ist genau das Gegenargument. Es wird ja sowieso alles getestet und gecheckt. Und es gibt Millionen von ganz solide lebenden Schwulen, die gerne auch Blut spenden wollen, gerade in der jetzigen Zeit und bei EHEC, wo das Blut gebraucht wird, und die werden rausgeschmissen. Naja, rausgeschmissen nicht, aber die werden der Tür verwiesen. So muss man sagen. Richtig. Und Blut wird gebraucht und ich habe neulich gespendet, jetzt, obwohl ich schwul bin, weil ich der Meinung bin, erstens, das Blut wird gebraucht und zweitens gibt es eine geringe Aufwandsentschädigung, wobei der Gedanke überwiegt, dass das Blut eben gebraucht wird. Ja. Man möchte etwas Gutes tun und im Grunde wird es nicht gewollt von mir und das verstehe ich nicht. Aber um es nochmal klar zu sagen, diese sogenannte Diskriminierung bezieht sich nicht nur auf homosexuelle Männer, sondern auch auf Männer mit stark oder mit stark heftig wechselndem Geschlechtsverkehr. Also es gibt so eine Auflistung von der Ärztekammer, wo die ganzen Risikogruppen aufgezählt sind. Das sind nicht nur die Homosexuellen. Also ich muss dazu sagen, meinen Spaß habe ich auch. Anfassen ist ja erlaubt und ohne Gummi läuft dann eben nichts. Ja. Und davon kriegt man keine AIDS. Zumal ich ja so davon ausgehe, dass jeder Mensch, der HIV-positiv ist, der geht ja von sich aus auch nicht Blut spenden. Ne? Davon gehe ich mal aus. Ja, das denke ich. Es sei denn, wie beschrieben, dass es unter Gruppenzwang erfolgt, wo man dann sein Kreuzchen bei Nein machen kann. Ja, ja, ja. Das ist ja dann freiwillig. Aber das Hauptargument ist, jede Blutkonserve wird doch sowieso nochmal rundherum durchgetestet. Richtig. Und gerade in solchen Zeiten, wo es verstärkt gebraucht wird, bin ich der Meinung, oder generell jetzt, dass diese Gruppe eben nicht ausgeschlossen werden sollte. Okay, klar Statement von Frank. Ja. Danke für deinen Anruf, Frank. Okay. Alles Gute. Danke, tschüss. Und um 1.33 Uhr geht es weiter mit dem Edgar. Und Edgar ist 50. Hallo, Edgar. Hallo, Domian. Hallo, Edgar. Weswegen rufst du an? Ja, wegen meiner Frau rufe ich an. Was ist da los? Beziehung. Ja, meine Frau ist quasi mehr oder weniger in einem 22-Jährigen verliebt. Oh, und wie alt ist deine Frau? Ich schätze mal so 41. 41? Ja. Ja. Wie und lange seid ihr denn verheiratet schon? Seit 23 Jahren. Wir sind 24 Jahre zusammen. Mhm. Wir haben 3 Kinder, ein Enkelkind. Mhm. Und die Kinder, das älteste Kind ist wie alt? Das älteste Kind ist jetzt, ja, ist 23. 23. Ist genauso, also älter wie der Freund meiner Frau, ja. Mhm. Und sie ist jetzt in den 22-Jährigen verliebt. Ja, und seit 3 Wochen ungefähr ist ausgezogen, oder mehr oder weniger ausgezogen. Also abgemeldet hat sich noch nicht. Aber kennengelernt hat sie den in einem Bordell. In einem Bordell? Ja, da arbeitet sie. Wie? Ist sie Prostituierte? Ja, das habe ich auch nachher erfahren, ne? Dass sie prostituiert ist. Wie bitte? Das wusstest du all die Jahre nicht? Nein, das macht sie erst seit, denke ich mal, so seit kurzem so, ne? Und ja. Wie, Moment, das macht sie mal seit kurzem so? Die ist seit kurzem erst Prostituierte? Ja, sie hat immer gesagt, weil ich habe vor einem Jahr einen starken Fall gehabt. Und seitdem bin ich Rentner. Aha, ja. Und dann hat sie gesagt, dann müssen wir halt eben Geld dazu verdienen. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja gut, dann da ist bei uns, wo die in der Küche so Hilfen suchen zum Spülen, und da könnte sie arbeiten und in so einer Tiefgarage nachts halt eben Reinigungsarbeiten machen. So hat sie es dir erzählt? Ja. Und in Wirklichkeit ist sie in ein Bordell gegangen? Richtig, ja. Aber da muss sie auch ganz viel, also erheblich Geld verdient haben. Hast du das nicht gemerkt und dich nicht gewundert? Nee, ich habe nicht gemerkt, dass sie Geld verdient oder dass da viel mehr Geld da war oder was. Das habe ich nicht gemerkt. Edgar, du sprichst so ein bisschen manchmal verzögert. Liegt das noch an den Nachfolgen des Schlaganfalls? Ja, das ist vom Sprechen her. Ich weiß, manchmal muss ich auch gieren, was ich sage. Ja, ist überhaupt nicht schlimm. Ich will es nur wissen und verstehen. Das ist völlig in Ordnung. Du sprichst schon sehr gut, aber ich wollte es nur nochmal für mich so erklärt haben. Ja, und dann ist auch halt eben das Problem, dass alles so frisch ist. Verstehe, das geht dir natürlich sehr zu Herzen. So lange verheiratet, du bist schwer krank gewesen und jetzt einigermaßen wieder so auf die Beine gekommen und dann haut sie mit einem 22-Jährigen ab. Ja, mehr oder weniger. Ne? So, und jetzt habe ich dann, wie ich das rausbekommen habe, jetzt am letzten Donnerstag, da hatte ich ja schon mal bei dir angerufen und Du hast das letzten Donnerstag rausbekommen. Ja, und dann habe ich ja schon mal angerufen bei dir und dann hat sie gesagt, wenn ich, weil ich rufe da schon mal an bei dem, weil die legen ja immer auf und keiner redet mit mir und du rufst bei dem jungen Mann an. Ja, ja, und wohnt sie denn jetzt schon bei dem? Sie ist zwar noch hier bei mir gemeldet, aber sie wohnt da, ja. Ja, und sie, du hast es Donnerstag erst rausbekommen? Und seit wann ist sie weg? Seit, richtig weg, kann man eigentlich sagen, seit 3 Wochen. Und du wusstest du vorher gar nicht, warum sie weg ist? Nein, sie kam ja zwischendurch immer nach Hause und dann hat sie mal gesagt, sie ist bei einer Freundin gewesen noch oder bei der Arbeitskollegin noch. Und aber da schrillten doch bei dir wahrscheinlich alle Alarmglocken schon, dass irgendwas nicht stimmt. Eigentlich nicht, ich habe meiner Frau eigentlich immer vertraut. Na gut, aber wenn die ein paar Wochen gar nicht richtig nach Hause mehr kommt, dann ist man doch irritiert. Naja, auch immer. Ja, irritiert war ich in dem Sinne dann auch gewesen. Dann nachher habe ich ja dann durch den Sohn, durch den Freund meines Sohnes, der ist dann mal hinterhergefahren. So haben wir das dann halt eben alles rausbekommen. Ne? Glaubst du denn, dass das mit deiner schweren Erkrankung zu tun hat, dass sie jetzt auf andere Wege, auf anderen Wegen geht? Ja, sie hat ja zu mir gesagt, dass ich zu faul bin. Dass du was? Zu faul. Zu faul? Ja, zum Arbeiten und aber du bist ein schwer kranker Mann. Ja, ich habe ja sonst immer mein Geld verdient für zu Hause, ne? Mhm. Und das ging ja auch immer ganz gut. Aber ich würde gerne arbeiten, so, ne? Ja, aber du kannst das ja nicht im Moment. Nee. Aber das ist schwer. Du hattest noch mal zu deinem gesundheitlichen Zustand im Moment vor einem Jahr den Schlaganfall, sagst du. Ja. Und wie geht es dir jetzt körperlich? Nicht so gut, weil kannst du dich vom Bewegungsablauf her ist das nicht so gut und ich sollte eigentlich einen Herzkatheter kriegen, aber ich traue mich jetzt auch nicht hier weg, weil die Kinder ja alleine sind, ne? Wie alt sind die anderen Kinder? 15 und 16, die 15. noch da sind, ne? Klar, da muss man sich drum kümmern. Ja, und und das machst du im Moment alleine? Ja, kochen und waschen, was ich so wie ich so hinkriege, ne? Mhm. Ja. Als du den Schlaganfall hattest, hat sie sich denn da um dich gekümmert? Ist sie zum Beispiel ins Krankenhaus gekommen? Hat sie dich besucht? Ja, die kam ins Krankenhaus und hat mich auch besucht dann, ja, aber ich weiß auch nicht, warum dann nachher das alles so extrem nachgelassen hat. Dann, würdest du denn sagen, dass die Ehe vor deinem Schlaganfall schon einen Knacks hatte? Nein. Nein? Du würdest sagen, vor dem Schlaganfall war alles richtig gut? Ja. Da war alles so, also ich sag mal so, was ich für mein Empfinden... Hast du für dein Empfinden, wie du es siehst, ja. Ja. Sonst könnte man ja den bösen Verdacht haben, dass nachdem der Mann krank ist, ist sie weg von dir. Ja, aber... Das wäre nicht das erste Mal, dass man sowas hört, dass ein Kranker verlassen wird. Von einem Mann oder einer Frau, das ist egal. Ja, aber ich sag mal, auf der anderen Seite, man hat, sag ich mal, fast ein Vierteljahrhundert zusammen irgendwie verbracht. Und da sind Kinder. Wissen die Kinder, dass sie als Prostituierte arbeitet? Meine älteste Tochter, also meine Tochter, die ist 16, die weiß das mittlerweile, die hat es mitbekommen, weil der Freund, der hatte... Gestern hatten die angerufen, wenn ich, sie nennt sich Carmen, heißt aber Heidi, aber wenn ich die Finger nicht von der Carmen lasse, dann würden sie wohl morgen kommen und würden mich umbringen. Also Scheiß geht dann hier so. Weißt du, ich bin da auch so fassungslos, dass sie hat früher ein ganz normales Leben geführt. Ja. Als Hausfrau und Mutter hatte sie auch noch einen Job. Nein, sie hat nie gearbeitet. Und dann plötzlich im Alter von 49 Jahren dann in 41. Von 41 natürlich, ja. Von 41 in diesen Rotlicht, in dieses Rotlichtmilieu zu gehen, finde ich völlig, völlig krass irgendwo. Ja, sie sagt, sie wäre jetzt dran mit ihrem Leben und sie müsste noch was erleben und das wäre quasi ihr Ding. Weißt du, Ich vermute ja, dass diese Beziehung vorher schon nicht mehr so dolle war und du das nur nicht so mitbekommen hast. Ich will das mal sehr hoffen. Denn wenn die vorher ganz in Ordnung war und erst durch den Schlaganfall sie sich verändert hat, ist das unter aller Sau, mal derb ausgedrückt. Ich bin ja bei dem Arzt in Behandlung, weil ich nicht mehr arbeiten darf und kann. Das Problem ist jetzt, wie du dich verhältst. Ich kann natürlich verstehen, dass du extrem geschockt und verletzt und traurig bist. Und das ist natürlich Gift auch für deine Situation als kranker Mensch. Im Prinzip muss man dir Gutes tun, damit du wieder aufgepäppelt wirst. Aber Edgar, ich glaube, dass du jetzt da nicht zu sehr dran klammern darfst, weil du schadest dir dann zu sehr selbst. Ruf da nicht an bei denen. Das ist Quatsch. Ich sag mal, ich hab ein Gefühl im Inneren, was einen zerreißt. So, als wenn man aufplatzt. So. Mhm. Und ich komme einfach mit der ganzen Situation nicht mehr klar. Sie will auf jeden Fall wegbleiben. Hat sie gesagt. Sie will nicht... Nein, sie will quasi nur eine Weile. Ihr Leben führen und fertig so. Okay, aber das heißt nicht mehr mit dir und nicht mehr mit euch. Sie will weg. Nein, das will sie nicht. Ja, aber sie ist doch weg jetzt. Ja, sie ist weg, aber sie will trotzdem... Also es kommt ja trotzdem noch hin und wieder her. Wie stellt sie sich das denn vor mit den Kindern, wie das weitergehen soll? Ja, ich war jetzt durch den Arzt, wo ich bin, der hat mir geraten da mit Anwalt und ich bin jetzt da beim Anwalt. Aber sie hatte sich eigentlich vorgestellt, dass er dann, weil der Freund von ihr, der wohnt noch bei den Eltern, und dass sie dann trotzdem hier hinkommen kann, weil die Eltern, die sind wohl jetzt im Urlaub und... Also weißt du, mit Anwalt und so wäre ich jetzt erstmal vorsichtig. Ich würde jetzt alles dran setzen, dass du nicht noch mehr Stress kriegst, als ohnehin du schon hast. Wenn sie jetzt auf Abwägen ist, dann ist sie auf Abwägen. Das kannst du eh durch einen Anwalt auch nicht mehr immer... Du kannst ihr Herz nicht durch einen Anwalt mehr zurückholen. Da kann man nur so noch ein paar Sachen regeln, aber... Ja, ich will auch, ich sag mal ganz ehrlich, ich möchte auch nicht so irgendwie das Herz zurückholen, weil das ist alles viel für mich. Mhm. Genau. Und ich sag mal, dadurch, dass ich nicht mehr berufstätig sein kann und das jetzt so sich herausgestellt hat alles, aber ich weiß nur nicht, wie ich mit dem Innerlichen umgehen muss. Genau, das ist das Problem. Das wollte ich genau sagen. Es geht um dich und das Innerliche und wie du mit der Situation klarkommst. Rate ich dir ganz, ganz, ganz, ganz dringend, Edgar, dass du dir von außen psychologische Hilfe suchst. Ganz dringend, damit du einen stabilen Faktor in deinem Leben hast. Das schaffst du gar nicht alleine, Mensch, wo du gesundheitlich so angeschlagen bist. Wenn meine Kinder nicht da wären, so die mich noch brauchen. Aber. Ja, die brauchen dich aber. Mach bloß keine Dummheiten, die brauchen dich. Aber die sind da. Die sind für dich da. Und du für sie auch. Und das ist auch gut so. Pass auf, jetzt reden wir im Hintergrund weiter mit dir. Und du legst auf und meine Psychologin ruft dich jetzt an. Und dann kriegst du eine ganz konkrete Informationen, was du schon morgen und die nächsten Tage anstellen solltest und wie du das organisierst, dass du Hilfe kriegst, okay? Ja. Edgar. Ja. Bitte ich dich aufzulegen und du wirst wieder angerufen und wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Kraft und von Herzen alles Gute, dass du das schaffst. Du wirst es schaffen. Du hast Kinder an deiner Seite und du hast den Schlaganfall geschafft. Dann schaffst du das jetzt auch. Aber war gut gewesen, dass ich wenigstens einmal durch bei dir kam und tränen durfte. Ja. So, lieber Edgar, jetzt legst du auf und dann rufen wir dich wieder an, okay? Ja, ist gut. Alles Gute und alles Liebe. Tschüss. Joel. Stimmt das? Ja, das stimmt. Joel. 25, guten Morgen. Guten Morgen. Hi, um was geht's bei dir? Ja, ich rufe zu deinem Thema an, dass Homosexuelle kein Blut spenden dürfen. Mhm. Und ich gehe auch zu der Gruppe, die kein Blut spenden dürfen. Das allerdings nicht, weil ich homosexuell bin, sondern weil ich in Schottland geboren bin. Weil du in Schottland geboren bist? Ja. Warum darf man in Deutschland nicht Blut spenden, wenn man Schotte ist? Genau. Warum? Wegen dem großen BSE-Skandal in den 80ern. Mhm. Es gibt zwar in keinster Weise irgendeine medizinische Relevanz dafür, die das festigen würde, aber man sagt halt, um auch das geringste Risiko, und sei es mehr so ein emotional gefühltes Risiko auszuschließen, gelten halt Briten da als Risikogruppe. Ich vermute mal, das ist ein Gesetz, das ist damals vor so und so vielen Jahren erlassen worden und man hat sich nicht die Mühe gemacht, das nochmal zu überdenken und aufzuheben. Ich weiß gar nicht, ob das genau gesetzlich festgelegt ist. Das kann natürlich sein. Ich weiß halt nur, ich war vor 7 Jahren bei der Blutspende und dann hat mich der Arzt halt zur Seite genommen und hat gesagt, keine Sorge. Das hat jetzt medizinisch überhaupt keine Relevanz, aber weil wir damals bei diesem großen HIV-Skandal 60er, 70er mit den Blutspenden halt viel Mist gebaut haben, wollen wir dann nicht das geringste Risiko eingehen. Also ich höre, wie du das jetzt so sagst, du fühlst dich da ungerecht behandelt. Ja, also auf der einen Seite, normalerweise regt es mich halt nicht auf, aber jetzt gerade... Jetzt regt es mich besonders auf, wenn ich dann ständig im Fernsehen höre, stimmt, wir brauchen Blut, wir brauchen Blut, wir brauchen Blut. Ja. Ich habe super gesundes Blut, habe mich da weitestgehend in allen Möglichkeiten durchchecken lassen, alles super. Es ist total paradox. Ich habe einen Organspendeausweis. Wenn ich morgen überfahren werde, werden meine Organe wirklich über ganz Deutschland verteilt und in irgendwelche Körper eingepflanzt. Da interessiert es niemanden, wo ich denn geboren bin. Oder halt auch, was für eine sexuelle Gesinnung ich hätte, wenn ich... Also ich muss dir sagen, mir ist es ungefähr vor zehn Jahren genauso gegangen wie dir. Da lag ich schon in so einem Raum zum Blutspenden und dann musste ich da was ausfüllen. Und aufgrund dessen, da ich eine bisexuelle Orientierung habe, wurde ich dann wieder rausgeschickt. Das hat mich auch geärgert. Und ich glaube, dass es vielen Leuten geht, jetzt sei es in deinem Fall oder in den anderen Fällen, die dann was Gutes tun wollen und gerade in der jetzigen Zeit, wo wir viel Blut brauchen. Und dann wird man rausge... Also ich schließe mich da auch meinem Vorredner an. Ich würde auch einfach lügen. Blöd ist natürlich, dass man bei der Blutspende den Geburtsort auch mit angeben muss. Ja, Geburtsort Schottland und dann waren sie schon mal in Großbritannien. Nein, wäre ein bisschen auffällig. Ja, also ich weiß nicht, mit der Lügerei ist es, finde ich auch keinen guten Tipp. Vielleicht muss es einfach mehr in Öffentlichkeit thematisiert werden, dass die Kriterien irgendwie anders gefasst werden, weil so ist es wirklich dann in dem Fall wirklich völlig absurd. Gebe ich dir völlig recht. Joel, du Schotte, schön, dass du angerufen hast. Bitte. Alles Gute, tschüss. Ciao. Luca, 48, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ein Mann. Ja. Um was geht's bei dir, Luca? Ja, und eigentlich geht es um meine Frau. Die hatte vor ungefähr 3 Wochen bei euch angerufen und wollte ja gerne mal mit dir sprechen. War eigentlich immer so ihr Wunsch gewesen. Sie hat deine Sendung immer verfolgt. Und leider ist sie nicht mehr dazu gekommen, mit dir zu sprechen. Sie hat versucht anzurufen und ist nicht durchgekommen, oder? Doch, sie ist durchgekommen und man hat sie auch zurückgerufen 2-mal, aber da ging es ihr nicht so gut. Und jetzt am 30. Mai ist sie verstorben. Und, ja. An was ist sie verstorben? An Krebs. Wie alt ist sie geworden? 48. Was für einen Krebs hatte sie? Sie hatte Eierstockkrebs, aber schon vor 3 Jahren und mit Komplikationen hat sie da schon das Bein verloren. Und alle Jahre ist der Krebs dann wiedergekommen, dann wieder mit Chemo und, aber sie hat gekämpft, wirklich bis zum Schluss. Aber das klingt schon nach einer sehr langen und schlimmen Leidenszeit. Ja, doch, also schon. Und für mich ist es eigentlich jetzt so, sie war die letzten 8 Wochen im Hospiz gewesen, weil ich war jetzt gerne zu mir nach Hause genommen, aber da ich auch in Rente bin, schon seit über 15 Jahren, wäre es für mich schier unmöglich gewesen, sie nach Hause zu nehmen. Und ich bin ganz gerührt, dass sie noch mit mir sprechen wollte und dass es da nicht geklappt hat. Ja, an dem Tag, das war an dem, ich glaube am Dienstag hat sie angerufen, Donnerstag wurde sie zurückgerufen, da ging es ja schon schlecht. Da dann wurde sie nicht. Am Freitag nochmal zurückgerufen, glaube ich, und am Montag ist sie verstorben. Weißt du, was sie mit mir besprechen wollte? Ja, sie wollte einfach nur so ihren einen kleinen Einblick in ihr Leben, dass man auch mit Krebs, dass man da nicht gleich immer sagen muss, ich habe Krebs und jetzt ist mein Leben zu Ende, sondern dass man wirklich schon wenn man will, damit schon viel getan ist. Nicht nur allein mit der Medizin, sondern auch mit dem starken Willen. Und sie hatte wirklich bis zum Schluss einen ganz, ganz starken Willen. Und du sagst, sie hat dann auch noch ihr Bein verloren, bevor sie gestorben ist. Ja, bei der Operation, wo sie das festgestellt haben, das war ja eine Zufallsdiagnose. Weil in dem Bein Metastasen waren. Und da haben sich die Metastasen aus der Leiste gelöst und haben einen Muskelinfarkt hervorgerufen. Ein Muskelinfarkt? Wo sie den erst den Fuß abnehmen mussten, wenn so stückchenweise das Bein. Wie weit? Hinterher haben sie bis oberhalb vom Knie. Das heißt, zusätzlich zu der schon sehr großen Belastung durch die Krebserkrankung kam dann auch noch die Belastung der Amputationen hinzu. Genau, genau. Wie ist es mit den Schmerzen gewesen bei ihr? Ja, die waren natürlich stellenweise sehr extrem. Ich meine, sie hat auch immer Morphium genommen, also Morphiumpflaster. Aber nachher zum Schluss war es eben ja nicht mehr auszuhalten, die Schmerzen. Und was hat man da gemacht? Ja, da hat sie ja immer Morphiumspritzen gekriegt. Welche Wirkung haben dann diese Morphiumspritzen? Dass sie eben auch etwas ruhiger wurde und die Schmerzen eben ja auch erträglich waren. Aber wahrscheinlich wahrscheinlich auch, dass sie ein bisschen mehr dahin dämmerte und ein bisschen schlafen konnte und... Das war eigentlich gar nicht mal so. Sie war wirklich bis zum Schluss, war sie eigentlich immer noch, geistig noch fit dabei. Warst du denn in der Sterbestunde bei ihr? Ich bin an dem Tag, bin ich mal ausnahmsweise später hin und habe auch angerufen und sie möchten ihr sagen, dass ich ein bisschen später komme. Und da bin ich leider 10 Minuten zu spät gekommen. Das ist für mich, weil ich ihr versprochen hatte, dass ich da bin, dass sie nicht alleine ist. Und für mich ist natürlich jetzt so, dass ich dann schon ein schlechtes Gewissen habe. Erstens, weil ich sie nicht nach Hause genommen habe. Ja, aber wenn du selbst daraus erkrankt bist und eine Pflege nicht hättest schaffen können? Ja, schon, aber... Du bist doch bestimmt sehr oft ins Hospiz gefahren, hast sie besucht. Ja, ich war ja auch... die ganze Zeit, also die letzten Wochen immer bis nachts denn da gewesen. Mhm. Aber ich konnte auch nicht da schlafen, weil wir eben noch Hunde noch zu Hause haben. Weil ihr Hunde zu Hause habt? Ja. Mhm. Und hältst du es denn vielleicht für möglich, dass das sogar eine bewusste Entscheidung war, dass sie gestorben ist, als du nicht da warst? Ja, hat man mir auch schon gesagt. Aber für mich war es so, als wir damals geheilt sind, jetzt waren über 21 Jahre zusammen. Mhm. Und jetzt im September werden wir 5 Jahre verheiratet. Und für mich war eigentlich so die Zeremonie bei der Hochzeit wie in guten, in schlechten Zeiten. Mhm. Und wir hatten gute und die letzten 3 Jahre waren eben schlechte Zeiten, aber trotzdem war es für mich kein Grund zu sagen, du bist krank und ich mach das alles nicht mit. Ja, deswegen hast du doch alles richtig gemacht. Aber ich war nicht da als, ja. Vielleicht, Luca, ist es ihr leichter gefallen zu gehen, wenn du nicht da bist? Ja, kann nur dann gehen. Das kann schon sein. Vielleicht hat sie auch deine große Traurigkeit gespürt. Natürlich hat sie das gespürt. Und wenn ein Sterbender das spürt, kann er schlechter sterben. Hm. Um dich nicht noch trauriger zu machen. Ja. Aber ich konnte dann eben noch Abschied von ihr nehmen. Das war schon sehr schön. Ja. Wie lange warst du dann noch bei ihr? Nicht so lange, eine halbe Stunde. Mhm. Also dann konnte ich auch nicht mehr, weil ich mehr solche Vorwürfe gemacht hatte, dass ich zu spät gekommen bin. Ich sage es mit ganz großer Überzeugung. Ich glaube, dass das kein Fehler war. Ich glaube, dass es da einen sinnvollen Zusammenhang gibt. Ich glaube es. Ich sage es dir nicht zum Trost. Und könnte sie sprechen, ich bin fast sicher, dass sie sagen würde jetzt zu dir, das war gut so, das war okay. Ja. Hat sie dir noch was mit auf den Weg gegeben in dein Leben, als ihr noch sprechen konntet? Also wir haben eigentlich so alles geklärt, also es war nicht irgendwie was nicht mehr ausgesprochen war. Mhm. Wir haben uns eigentlich die letzten Wochen jeden Abend, wenn ich nach Hause gefahren bin, verabschiedet. So, als wenn wir uns nächsten Tag vielleicht nicht wiedersehen. Also wir sehen uns, wenn nicht jetzt, dann irgendwann. Mhm. Und ja, und ich habe dann eben jetzt am Donnerstag nochmal Abschied genommen im Krematorium. Mhm. Lieber Luca, meine Sendung ist jetzt gleich vorbei. Ich freue mich sehr, dass ich zumindest mit dir noch absprechen könnte, mhm, wo es schon mit deiner Frau nicht geklappt hat. Von Herzen viel Kraft und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön. Tschüss. Ja. In der Technik Tobias Linke und morgen heißt unser Thema das habe ich für Geld getan. Was habt ihr schon mal Krasses für Geld getan? Eine Radio 1 Live, eine